Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und dem Marcel. Hallo. Und dem Martin. Hallo. Ja, wir sind wieder alle in gewohnter Vielzahl anwesend. Zur Folge 302. Und du hast uns da auch einen schönen Zahlenfakt rausgesucht. Genau, und zwar das Western Electric Model 302 Telefon. Mhm. Ist ein schwarzes Telefon, was zwischen den 1937 und 1955 produziert wurde. Aber eigentlich wollte ich darüber nicht sprechen, sondern mal umleiten auf einen anderen Zahlenfakt, und das war Martin, was war denn der echte Zahlenfakt? Da kennst du dich besser. Ja, der echte Zahlenfakt ist quasi die Fortsetzung vom letzten Zahlenfakt. Ja. Das ist nämlich der HTTP-Error-Code, oder ist gar nicht Error-Code, Statuscode 302. Das ist keine Umleitung, sondern das ist Found. Ja, Found. Und Redirect. Ja. Weil Permanently Moved kurz. Hatten wir ja letztes Mal. Ja, da waren wir sehr bewegt. Ja. Ja. Erstaunlich, dass es überhaupt einen Code für Found gibt. Das naja, es muss so geläufig. Es muss ja irgendeinen Code geben, der sagt, ja, natürlich, das passt natürlich. Alles. Aber wann findet man denn schon was? Yes. Das stimmt. Ja, okay. Gerade im Internet. Also ich habe tatsächlich den Eindruck, dass das Internet von Jahr zu Jahr schlechter wird. Das sind natürlich gegenläufige Bewegungen, nämlich auf der einen Seite werden die Inhalte immer fetter, Megabyte fetter, mhm, reicher, und die Leitungen und die Luft überlasteter. Mhm. Ja, ich glaube, das Internet wird tendenziell eigentlich immer besser, aber nicht schnell genug. Ja. Der Content wird schneller als das Internet breit. Ja. Das muss man auch mal irgendwie sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Content wird schneller als das Internet breit. Für solche Bonbons schaltet man auch gerne ein. Und damit kommen wir dann auch zu den Neuigkeiten diese Woche. Und ganz vorne mit dabei ist schon mal ein Ausblick auf die Bundestagswahl, die uns ja bald ins Haus steht. Wir freuen uns alle tierisch, dass dann endlich auch die Nazis mit zweistelligen Prozentzahlen im Parlament sitzen. Immerhin wird heftig dran gearbeitet, dass sie auch über die 10% kommen. Ja. Es sah ja jetzt länger nicht so aus, und jetzt bemühen sich glücklicherweise alle, ihnen auch noch eine Bühne zu geben. Ja. Aber darum geht's gar nicht, oder nur am Rande, weil wir wollten kurz verlinken die Untersuchung des CCCs zur Wahlauswertungssoftware. Es gibt wohl eine Software, die benutzt wird, um die Zahlen zu erheben und zentral zu übermitteln und dann quasi so nach oben hoch zu reporten. Die heißt PC-Wahl. Und so sicher, wie sich das jetzt anhört, ist die ungefähr auch. Ich habe dazu das PDF verlinkt, der Analyse, aber so die Highlights sind unter anderem, ja, das wird alles per FTP übertragen, und ihr hört richtig, FTP, nicht SFTP oder so. FTP? FTP. Oh, ja. Rick. Ja. Jetzt auch wieder mit dabei. Nein. Es gab wohl auch vor zwei Versionen dann mal Bestrebungen, tatsächlich Authentifizierung einzubauen, also dass man auch sicher ist, dass die Reportenden auch wirklich die sind, die die Zahlen reporten dürfen. Allerdings hat man das auch so ein bisschen verbockt und überträgt die GPG-Passphrase im Klartext und solche Sachen. Klingt alles nicht so super und ist dementsprechend auch heute so ein bisschen in der Presse. Wird wahrscheinlich konsequenzlos bleiben, wie immer, wenn man sowas hört, aber es ist zumindest mal eine lustige Lektüre. Ja, das PDF, das kann man auf alle Fälle mal lesen. Vor allem so solche Perlen wie User-Gast-Passwort-Test auf Live-Servern. Und schlimm zu sehen, was die Nachbesserungsversuche sind manchmal schlimm zu sehen, ja. Weil dann einfach Dinge gemacht werden wie eine ein MD5-Key, MD5-Hash mitzuliefern, um zu sicherzustellen, dass die Software nicht manipuliert wurde, und der MD5-Hash kommt im gleichen Paket wie die Software. Das heißt, wer dann die Software irgendwie manipuliert, der muss nur den Key daneben legen und auch manipulieren, und dann ist wieder gut. Kategorie oder gut die, gemeint. Ja, oder die digitale Signatur von der Exe zwar zu prüfen, aber nur beim Installieren und nicht beim Updaten. Hm. Das heißt, beim Updaten kann dann wieder beliebig was kommen. Ja, ich bin ja jetzt gerade in so einer großen Consulting-Firma und ich kenne diese Verfahren, ich kenne diese Zyklen inzwischen, wo dann so der Kunde sagt, hey, Moment, das ist ja scheiße, und dann sagst du, da müssen wir nachbessern, und drehst so ein bisschen dran rum, bis der Kunde nicht mehr schreit. Dann, ja. Schönes Highlight fand ich auch, dass der Server dieser Firma wohl auf einem 1&1 Server läuft und wesentlich auf PHP fußt. Ja, und wo noch irgendwie 500 andere. Ja, zum Shared-Server von 1&1, ja. Das ist ganz super. Aber die haben einen doch jetzt gezwungen, auf PHP 5 umzusteigen. Ja. 1&1. Mhm. Das ist sicher. Das wird sicherlich die Sicherheit erhöhen. Mhm. Gut, in diesem Sinne, geht schön wählen, Briefwahl beantragen, wenn man das noch, ich weiß, kann man noch Briefwahl beantragen? Weiß ich gar nicht. Es hängen noch Plakate draußen, dass man das könnte, ich weiß okay. nicht. Ja, bei uns haben sie jetzt gerade umplakatiert, was ganz gut ist, weil sie irgendwie alle an der großen Straße hier nebenan haben sie alle Plakate der großen Parteien, also SPD und CDU. Wobei von groß kann man da auch nicht mehr sprechen, aber das, egal. Also die haben sie jeweils verschönert mit N-Wort draufschreiben und N-Wort Kanzler und so, und ich weiß nicht. Ja. Aber jetzt hängen neue, da dauert es wahrscheinlich ein paar Stunden, bis die wieder verziert sind. Mhm. Bei uns im Dorf habe ich mit großem Vergnügen beobachtet, dass AfD-Plakate abgerissen wurden. Ja, die sind bei uns auch nicht alles. Die sind bei uns auch sofort abgerissen worden, Gott sei Dank. Gerade dieses Burka, lieber Bikini statt Burka-Plakat, das irgendwie aus allen Gesichtspunkten schrecklich ist. Oh, das hatten wir nicht, aber ging jetzt nicht ist lange. Schlecht. Ah, sehr gut. Ja. Ich habe übrigens gelesen, das ist natürlich strafbar, wenn man Plakate zerstört oder abreißt, aber wenn man indiskriminierend alle Plakate umdreht, ist das okay. Ah. Interessant. Genau, deswegen raten wir auch nicht dazu, das zu machen. Ja, tun wir nicht. Und dass ich mich darüber sehr gefreut habe, soll nicht als Endorsement verstanden werden. Natürlich. Im Zweifel immer mal noch mal selbst nachrecherchieren und sich nicht verlassen drauf, was wir hier erzählen. Wir erzählen nämlich oft Unsinn. So auch jetzt gleich beim nächsten Thema. Wir spekulieren nämlich darüber, was nächste Woche von Apple kommt. Wir erinnern uns am Dienstag. Gibt es wieder eine große Audienz, wo dann erstmal wieder auf Twitter rumgeheult wird, dass jetzt alle über Apple reden. Und dann erstellt Apple irgendwelche Sachen vor und dann sagen alle, das war die schlechteste Keynote seit immer. Und dann kaufen alle iPhones. Genau, die Aktien schießen nach oben. Oh, richtig. Wollt ihr noch Aktien kaufen? Apple-Aktien vor den Announcements? Meint ihr, das lohnt sich? Nein, immer nach den Announcements, weil dann gehen sie erstmal runter und dann gehen sie wieder hoch. Okay, dann musst du aber verdammt gutes Timing haben. Also direkt nach dem Announcement sind die immer am günstigsten. Da jedenfalls war das vor 10 Jahren so. Bitte? Da gibt es bestimmt Bots, die das machen. Ja, wahrscheinlich, ja. Was prophezeien wir denn noch außer einbrechender Aktienkurs und sich erholender Aktienkurs? Face Recognition statt Home-Button. Das ist jetzt nichts, warum ich das kaufen würde. Und was jetzt schon mein OCD triggert, ist tatsächlich, wenn diese Aussparung da oben kommt für den Hörer, dann ist der Screen nicht mehr richtig. Ja, das ist nicht hübsch. Auf der anderen Seite wäre es schön, wenn man dann so Schablonen verkaufen könnte für verschiedene Spiele, die du dir dann aufs Display klebst, wo dann bestimmte Bereiche abgedeckt sind, so wie früher bei den Arcade-Automaten. Wie bei meinen Vectrex. Das wäre total so toll. Folien. Ja, also das würde ich mir wünschen von Apple. Folien. Ja, ja. Glaubt ihr denn, dass das iPhone 8 iPhone 8 heißen wird oder dass das iPhone X oder wie auch immer heißen soll? AirPlus. Anniversary Edition. Ich glaube an iPhone 8. Ich denke, es heißt iPhone Cube und. Ja, genau, es ist ein Fidget Cube. Ja. Ja. Und ich hoffe, dass es in Bondi Blue rauskommt. Ja, da muss ich dich, glaube ich, enttäuschen. Die Gerüchte sagen momentan Gold, Silber, Schwarz. Kein Rose Gold? Nein. Ja, das kommt dann später. Rose Gold kommt dann später. Ja, ich weiß es nicht. Also, ja, ich glaube, es heißt 8. Außer sie denken sich irgendwas Verrücktes aus, wie dem ganzen Namen aus Kalifornien zu geben, oder? Hm. Dann iPhone 7 SE. Oh, wieso SE? Naja, die machen ja immer letzte Generation SE als Billigmodell. Ach so, das, nee, da ist ja 7S jetzt dran. Ja, ja, er kommt jetzt, ich glaube, es kommt in 7S und Klasse das, was ja auch immer dann 8 oder nicht heißt. Also Apple hat es ja immer geschafft, gut durchgezogene Namensschemata dann irgendwann komplett aufzubrechen und die Leute zu verwirren. Insofern. Wir können doch die Telefone jetzt nach Großkatzen benennen. Ja, genau. Im Grunde wäre es auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, um die Leute komplett zu verwirren. Ja. So, also wenn ihr dann das iPhone Snow Lion kauft, dann sagt Bescheid. Also eigentlich müsste Apple es einfach das iPhone nennen. Der Artikel ist bei iPhone nicht gut. iPhone. Hm. Ohne was. Ja, aber das wäre das Alleinstellungsmerkmal, dass es das iPhone mit dem Artikel ist. Also the iPhone. Did you get the new iPhone? Oder ist das aber, the new iPhone? Das hatten wir auch aber, schon. Oh, the new Das ist eine Strategie, ja, oder, die funktioniert total super. Das hat Apple auch schon festgestellt, dass irgendwie etwas the new zu nennen immer gut funktioniert. Was ist denn mit iPhone Pro? Aber was ist daran Pro? Ja, nichts, aber es würde sich gut einfügen im Rest. Oder Magic iPhone. Magic iPhone. Nein, wir das wird immer absurder. Ja. Ja. Ich sage iPhone 8. Ja. Und ich wette gegen jeden, der nicht iPhone 8 sagt. Gut. Um der Verlierer muss die Windeln der Kinder des Siegers eine Woche lang. Ich erhöhe wechseln. Auf 9. Nein, ich werde nicht mit dir wetten. In der Mangelung von Kindern haben wir einfach keinen Wettansatz. Wow. Win-win. Ja, ja. Genau. Ja, ich habe ja nicht mal Katzen zurzeit, insofern kannst du aber nicht mal. Aber ist es denn wirklich das Interessanteste am iPhone, der Name? iPhone 9 kann es nicht sein, weil dann wird es mit iPhone 95 und 98 Konflikte geben. Oder anders gefragt, wollt ihr das haben? Wie sehr gelüstet es euch danach? Also irgendwie hätte ich schon gerne den Screen Estate von einem Plus im Formfaktor von einem Nicht-Plus. Mhm. Das kann ich verstehen, ja. Und dann kommt halt darauf an, was dann noch die Selling Points jenseits dessen sind. So, weil wenn die Selling Points jenseits dessen sind, der Rest ist alles unerprobte First-Generation-Hardware, die irgendwie cool klingt, aber dann nicht funktioniert. Klammer Gesichtserkennung. Dann muss man sich vielleicht nochmal überlegen, wenn da irgendwie noch was Cooles kommt, wie bessere Kamera, Schnickschnack-Fu, keine Ahnung, dann vielleicht, aber weiß nicht. Also ich ziehe es einfach, weil mein letztes ein iPhone 6 war, ist mein aktuelles, ziehe ich das in Erwägung. Ansonsten, ich habe ein bisschen Angst bei dem randlosen Display. Weil ich weiß jetzt schon nicht, wie ich mein iPhone anlangen soll, ohne dass ich Neid habe dauernd. Und das ist halt... Nein. Das hast du ganz falsch verstanden. Es geht nicht mehr darum, wie du es anlangst, sondern wie du es anguckst. You're looking at it wrong. Es geht um die Gesichtserkennung, Tobi. Wenn du es nett anguckst, dann entsperrt es sich. Und wenn du es böse anguckst, dann sperrt es sich. Oh, frown to undo. Das hatten wir doch mal. Oh, ja. Frown to undo. Ja, Bedienung mit Gesichtsgesten. Das fände ich super. Das geht bestimmt nicht schief. Gesichtsgesten. Smile detected. Ich hoffe ja, dass ihre Gesichtserkennung wenigstens so robust ist, dass sie Menschen mit Bart erkennt. Das ist ja nach wie vor ein Problem bei Instagram zum Beispiel, wenn man irgendwie diese Face-Filter benutzen will. wenn man relativ viel Bart hat, dann führt es das dazu, dass man kein Gesicht hat. Mhm. Mhm. Interessant. Das wäre das Ende der Hipster. Stimmt. Ausgelöst. So wie Apple Flash zerstört hat, oh, ja. Zerstört es den Hipster. Nee, aber rasieren tue ich mich jetzt nicht wegen dem iPhone. Also das geht nicht. Bitte? Aber Martin, diese Gesichtsgesten-Sache, also da wünsche ich mir jetzt tatsächlich ein SDK für. Also wenn du dich für die Gesichtserkennung nicht rasierst, dann müssen wir das Fanboys aber in Fan-Sternboys umbenennen. Na, alleine, es gibt doch diese Streaks-App, die hat ja auch einen Apple Design Award gewonnen. Mhm. Wo du so aufzeichnen kannst, was du alles erledigt hast. Und da kanntest du, also zum Beispiel bei Gewicht, ja, da gehe ich auf meine WeThings-Waage und wiege mich und dann funkt die das an die App auch mit. Und dann weiß die App, dass ich mich gewogen habe. Und da könnte man zum Beispiel rasieren auch dann automatisch machen. Ja. Oh. Nee, aber das erledigt sich so, weil wenn du deinen Phone nicht entsperren kannst, bevor du dich nicht rasierst, beißt sich die Katze sowieso in den Schwanz. Ja. Sehr schön. So, ich werde jetzt mit meiner Gesichtsgeste hier den nächsten Tagesordnungspunkt anzwinkern. Okay. Oh Gott. Es hat geklappt. Deine Gesichtsgeste hat mich verschreckt. Ich fand sie verstörend. Ja, verstörend ist das richtige Stichpunkt. Ist der richtige Stichpunkt. Es begab sich nämlich gestern, dass plötzlich alle Adressen im Apple Dev Center, also der Entwicklerbereich bei Apple, wo man halt irgendwie sich einloggt, wenn man Apps in den App Store stellen will, dass plötzlich alle Adressen aller Entwickler oder zumindest viele Entwickler irgendwie in Russland eine Adresse hatten. Und die erste Assoziation war natürlich, oh, der App Store ist wieder gehackt, der Apple Dev Center ist wieder gehackt worden, was 2013 ja schon mal passiert ist, wenn man Fanboys berichtete. War das diese Sache, wo du plötzlich in anderen Accounts drin warst? Oh, stimmt, wo du Apps transferieren konntest, die gar nicht dir gehört haben. Nein, das war, glaube ich, das war nochmal was anderes. Okay. Also das war auch ein Glitch und es gab tatsächlich einen Security Researcher, Black Hat Hacker, der sich bei Apple auch mal irgendwie eingedingst hat und Daten runtergeladen hat. Und dann hat Apple irgendwie das ganze Backend neu geschrieben. Mhm. Nun ja, aber jetzt dieses Mal soll es wohl auch wieder ein Glitch sein. Zumindest hat Apple das jetzt offiziell mitteilen lassen. Sie hatten da wohl irgendwie einen Bug, der dazu geführt hatte, dass irgendwie alle Adressen als Russland angezeigt wurden. Irgendwo in Leningrad. Aber was will man machen? Man muss das wohl glauben. Solange das nur Display-Glitch ist, ist es jetzt auch nicht so. Tja, ja. In diesem Sinne, Codimonkeys Russland ist dann irgendwie auch demnächst eine Außenstelle. Das aber nur am Rande. Es war nur so ein... Ich habe das gestern gesehen und dachte mir, oh Gott, muss ich jetzt wieder irgendwie ganz viel machen und arbeiten wegen dem Blödsinn, aber... Offensichtlich nicht. Offensichtlich muss ich einfach nur darauf vertrauen, dass alles passt. Ja, vor allem so kurz vor der Keynote. Ja, ja, ja. Mit dem neuen System. Ja. Ja, aber bevor die Keynote passiert, haben wir noch etwas Freizeit und die gilt es zu füllen mit Konsumgütern. Yes. Ich habe gleich einen Blitzeinschub. Ui, ja, ja. Konsumgüter. Ui. Weil ich sie gerade. Hier steht eine Kiste. Mhm. Mit Polaroids. Polaroids. Von Marcells und Agas. Ach, Polaroids. Dürfen wir das sagen? Okay. Dürfen wir sagen, gell? Ja, ja. Marcells und Agas Hochzeit. Und Polaroids. Also ohne Scheiß. Ich bin ja vollkommen weg von physikalischen Fotos und so. Aber es hat schon was. Also ohne Scheiß. Also so eventbasiert oder als in geringen Dosen sind diese Polaroids vielleicht gar nicht so verkehrt. Also es ist irgendwie... Was habt ihr denn da? Also welche Hardware? Eine Schuhschachtel voller entwickelter Polaroids. Achso, was benutzt ihr? Das benutzt Marcel für? Ich kann es jetzt gar nicht sagen. Es ist keine ursprüngliche Polaroid-Kamera, also keine echte, diese kubusförmigen, sondern eine neue. Die Polaroids sind auch irritierenderweise 16:9. Ja, und haben eine ganz andere Farbwelt. Also nicht dieses tolle Polaroid-Feeling farbig. Ja, aber, schon aber auch keine normalen Farben, sondern einen ganz eigenen Stich. Das finde ich auch eher schade. Ja. Sind das diese selbstklebenden Dinge? Nee, die sind ansonsten selbstklebende Zinkfilm-Dinge. Da klebt jetzt nichts. Nee, die kleben nicht. Okay. Ich kenne halt nur, also ich habe halt so einen kleinen Bluetooth-Drucker, das ist irgendwie so, weiß nicht, halt DIN A gefühlt 7. Also so richtig, so eher Sticker als Fotos von der Größe her. Und der druckt halt so auf so Zinkfilm. Und das auch, glaube ich, von Polaroid. Und es gibt auch so Kameras, auch, die diese Technologie verwenden. Ich versuche gerade mal rauszufinden, weil ich habe die Kamera jetzt nicht da. Das war, glaube ich, keine Polaroid. Also hinten drauf steht Fujifilm Instax. Ja. Ach, genau, die Instax. Ja. Genau. Und Also man tut da so 10er-Packungen rein. Genau. Ja, das ist das gleiche System wie bei meinem kleinen Drucker. Ja, genau. Und dann kriegst du halt Bilder raus. Und ich finde auch, die haben was, aber sie haben jetzt nicht das Oldschool-Puller-Feeling. Vor allem, ich fand es cool, dass die quadratisch waren. Also die Kärtchen quadratisch. Ja, das war einfach so ikonisch. Also das, aber das ist, glaube ich, also so, aber dass das die quadratisch ist, sind, das ist, glaube ich, was... Ja, da hast du sehr wahrscheinlich recht. Das kann sein, dass das geschützt ist. Nee, aber dass die quadratisch sind, ist sehr wahrscheinlich was zum Beispiel die jüngere Generation, wo die Null den Appeal verstehen wird. Ich glaube, das ist wirklich die Assoziation ist. Aber Instagram. Ich kann mir vorstellen, das ist wie Papier-Instagram. Das haben die Alten benutzt, bevor sie Instagram hatten. Das quadratische Format ist das Social-Media-Format. Ja, maybe. Also nichts alledem. Ich weiß nicht, ob diese Dings, ich habe den Verdacht, dass diese Fotos, dieses Format doch einen Appeal und vielleicht eine Daseinsberechtigung in der aktuellen Welt hat. Und die hätte ich dem abgesprochen, und zwar komplett. Mhm. Bevor du es gesehen hast. Bevor ich es gesehen habe. Und jetzt, ich habe diese Schuhschachtel. Ich meine, wenn man ehrlich ist, kann man von diesen 200 Bildern ungefähr 90% wegschmeißen. Aber der Rest ist nett, und dass du so dich durch einen Haufen, das ist der Boden und das ist irgendwie der Rücken von Marcel und die Füße von drei anderen Leuten durchwühlen musst, um die Schätze zu finden, dass die Gesamtexperience ist echt cool. Ja, also ich kann das halt von einem Geburtstag, auf dem ich mal war, und da wurde auch diese Kamera verschenkt, zusammen mit einem Scrapbook, also so einem Album im Prinzip. Und der Witz war halt, das waren halt so selbstklebende Dinge, und dann konntest du quasi live auf der Party diese Dinge ausdrucken und damit dieses Buch gestalten über die Party. Oh. Und das war eine ziemlich coole Sache. Nett. Ja, so war die Idee mehr oder weniger auch, dass wir sozusagen direkt auf der Party das Gästebuch machen. Hm. Die haben schon ihr Appeal. Ist halt immer noch sehr teuer. Ja. Ich sehe es gerade so irgendwie in 10er für so einen Film mit 10 Fotos oder 8 Euro. Aber es ist halt schon auch ein schönes Gefühl, da sofort das Bild physisch in der Hand zu haben. Und jedes Bild ist wie so ein kleines Überraschungsei. Weil du schießt das Foto und dann dauert es halt noch 5 Minuten, bis das Bild komplett da ist. Und auch so die Zwischenstufen sind witzig. Also es macht einfach Spaß, so diese Überraschung auch noch zu haben. Hm. Wie ist es denn jetzt geworden? Ja, wir hatten die auch in Amsterdam dann mit. Bestimmt, ein paar habe ich von den Straßen von Amsterdam gesehen. Nice. Ja, aber kommen wir zurück zur Agenda. Als erstes steht da drauf Subsurface Circular. Ja. Das steht drauf aufgrund meiner Chronistenpflicht. Ja, und Tobi, dass du dieses Thema nicht reingeschrieben hast, das ist ja schon nicht so löblich. Denn Mike Bissell hat ein neues Spiel gemacht. Und ich erinnere mich, dass du damals angeschleppt hast, dass Thomas Was Alone. Und sozusagen, bevor irgendjemand auf dieser Welt Mike Bissell kannte, und dann ist es abgegangen wie Schmidts Katze später. Ja, du hast mich auf den gebracht. Nee, du hast Thomas Wasserlohn. Ich habe Thomas Wasserlohn entdeckt. Ausgegraben, ich habe Mike Bissell entdeckt. Ja, du hast ihn aber entdeckt, bevor er irgendwie bekannt war. Das ja, heißt, wie den, das den, hat den liebe Oma Florian. Ich entdecke immer ja, genau. Die Unbekannten entdeckst du. Genau. Ja. Indie-Scout. Genau, Mike Bissell hat ja danach Volume gemacht, da habe ich ja auch letztens mal drüber geredet, weil da gibt es ja auch eine VR-Version oder 2-3 Level in VR von auf der PS4. Volume war ja das Spiel, wo ich gesagt habe, auf dem PC hatte ich da überhaupt, also auf Mac hatte ich überhaupt keine Motivation, dann auf der PlayStation hat es richtig Spaß gemacht, das Stealth-Teil. Und jetzt hat er Subsurface Circular gemacht und das ist ein kurzes, kleines Spiel, was ich mir auch gleich geholt habe für den Mac. Die ersten 3 Minuten gespielt und habe ich es ausgeschaltet und nicht wieder angepackt. Das muss nicht daran liegen, dass das Spiel schlecht ist. Das Spiel ist eine Art Text-Adventure, wo sich zwei Roboter in einer U-Bahn unterhalten, deswegen Subsurface Circular, so heißt die U-Bahn. Mhm. Und man muss, glaube ich, ein Verbrechen aufdecken. Du bist so ein Detektivroboter, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich hatte folgendes Problem damit, ich hatte keinen Bock, diese Texte zu lesen. Auf Englisch getimed, das heißt also auch mit einer Geschwindigkeit, du bewegst dich zwischen diesen U-Bahn-Stationen dann auch noch. Ich hatte den Verdacht, dass ich also insgesamt auch nur eine bestimmte Zeit habe, das weiß ich aber nicht. Also ob es einfach daran hängt, wann beantworte ich die Frage oder ob es nach Minuten gezählt wird, das weiß ich nicht. Mir war es zu viel zu lesen und ich hätte das, glaube ich, gerne gespielt, das Spiel, wenn es vertont gewesen wäre. Also wenn die Roboter gesprochen hätten, tun sie aber nicht. Und deswegen kann ich kein Urteil darüber abgeben, weil ich die Story nicht zu Ende gespielt habe. Ich habe von mehreren Reviews rausgelesen, dass die ganz interessant sein soll. Ich wollte es bloß auf jeden Fall hier auf den Tisch bringen, weil die Bissell-Spiele doch auch oft welche sind, die man sich ansehen sollte. Ja. Ist sehr günstig, das Spiel. Ich glaube auch relativ kurz. Also sehr günstig für ein Steam-Spiel. Gut, gut, gut. Also so ein paar Euro. Ja, ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, aber unter 5, glaube ich. Gut, gut. Ja, ein bisschen mehr kostet Uncharted Lost Legacy, aber dementsprechend kriegt man auch die volle AAA-Wumme. Ich habe tatsächlich auch schon was davon gesehen, weil wir das, also ich und meine Freundin irgendwie am Dienstag, glaube ich, irgendwie ein bisschen angespielt haben. Und ja, also wer mehr Uncharted will, ist da gut aufgehoben, glaube ich. Oder wie siehst du das, Marcel? Ja, also ich bin sehr begeistert von der Konstellation. Ja. Denn diesmal spielt sind die Protagonisten Chloe und Nadine. Protagonistinnen, muss man ja sagen. Genau, Protagonistinnen. Chloe kennt man aus Teil 2, in Teil 3 ist er auch nochmal vorgekommen. Und Nadine kennt man aus Teil 4. Chloe wird gespielt von Claudia Black, die man unter anderem aus Farscape kennt. Ja, und die, glaube ich, sehr, sehr viel Voice-Acting auch macht. Ja, und ich mag die Chemie total gerne zwischen den beiden. Ja. Also das hat mir sehr gut gefallen. Vom Spiel her fand ich es teilweise ein bisschen strange. Ich weiß nicht warum. Okay, kannst du das ausführen? Es ist auch bloß so ein Gefühl. So, die Kämpfe waren irgendwie so schnell vorbei. Aber das war ja immer irgendwie auch ein Kritikpunkt von allen Leuten. Die wollten ja immer weniger Kämpfe haben in Uncharted. Aber auf welcher Stufe spielt ihr? Wahrscheinlich auf der einfachsten, oder? Normal. Okay. Also wir spielen auf der einfachsten und das irgendwie, ja, die Kämpfe sind schnell vorbei, aber die Kämpfe sind auch das, was mich potenziell am allerwenigsten interessiert an dem Spiel. Das geht, glaube ich, vielen so. Mir geht es halt nicht unbedingt so. Was ich zum Beispiel störend fand, war, du hast da ungefähr 20 Waffen, die vor dir rumliegen. Unterschiedlichste Waffen. Mhm. Und im Grunde brauchst du halt irgendwas zum Schießen fertig. Ja, aber Snipergewehr. Das ja, aber Uncharted hat ja auch dieses unsägliche System, dass wenn du eine Waffe aufnimmst, du die droppst, die du gerade hast. Ja. Also kannst immer ein Gewehr und eine Pistole haben. Du weißt aber nicht unbedingt, was du gerade in der Hand hast. Und ob das besser ist, das, was du jetzt aufnimmst. Ja, das stimmt. Also dieses, welche Waffe ist jetzt eigentlich besser? Das ist so ein bisschen, es ist, manchmal ist es ja dann auch so, dass man vielleicht dann lieber eine Waffe von den Gegnern haben will, weil man da mehr Munition so findet. Ja. Keine Ahnung. Also das war aber im ersten Uncharted, also im Uncharted 4 auch schon so ein bisschen das Problem, fand ich. Vielleicht ist es mir auch deswegen negativ aufgefallen, weil dadurch, dass die Kämpfe so super kurz sind, die Mechanik halt gar nicht mehr greift und eher stört. Naja, aber gut, ansonsten, ich habe riesigen Spaß dabei. Es ist Uncharted, wie halt Uncharted ist. Ich bin immer wieder erstaunt, wie gut es funktioniert. Du kontrollierst da die Protagonistin und dann geht's mitten rein in eine Cutscene und dann geht es danach einfach wieder weiter und das ist trotzdem so ein Flow, ja, der irgendwie ununterbrochen wirkt. Und ich finde auch, man steuert also Chloe. Ich finde auch, wie Nadine da eingebunden ist. Das gibt dem Spiel so viel, dass du da so einen Sidekick bei dir hast, finde ich. Definitiv, ja. Und ja, sie thematisieren halt auch sehr schön, dass sie jetzt endlich mal ohne die doofen Männer hier auf ins Adventure ziehen können. Also, das macht sehr Spaß, ja. Also diese Selbstironie da auch an der Stelle von Naughty Dog, die ist sehr gut. Und was ich halt auch wirklich grandios finde, ist, du merkst halt, da sind zwei Charaktere, weil die beiden sind so unterschiedlich. Und sie sind so unterschiedlich, obwohl sie beide Frauen sind. Ja. Wer hätte das gedacht? Frauen ja. sind Menschen. Ja, Frauen können auch unterschiedlich sein. Und das merkt man halt dadurch, dass sie weil sie halt gemeinsam da ihre Abenteuer erleben. Also bis jetzt gefällt es mir gut, ich bin noch nicht durch. Ja, ein sehr schöner Happen und ich kann es nur noch wiederholen, es eignet sich halt super zum Joggen. Uncharted eignet sich super zum Joggen. Währenddessen. Weil oft musst du nicht so viel tun. Ja. Ja, ja. Ich sitze lieber auf der Couch und gucke zu. Aber wer joggen will, kann auch gerne joggen. Als nächstes immer auf der Liste Still Time. Ja, das war eine große Überraschung. Still Time habe ich auch hundertprozentig erwähnt in diesem Podcast. Und es ist wahrscheinlich auch schon 5 Jahre her oder so. Also ich erinnere mich sicher daran, diesen Gag geliebt zu haben, den Pun. Ich liebe Puns in Titeln. Also es ist noch Still Time, oder wie? Ja, also dass noch Zeit ist und dass die Zeit stillsteht. Ah, ja, ja. Still Time ist ein Spiel von Alan Zucconi. Ah ja. Und wie gesagt, ich habe, glaube ich, vor 5 Jahren gesagt, dass ich mich voll drauf freue, dass das kommen wird. Es ist nämlich ein Zeitreisespiel in einer Optik, die einen sehr, ja weiß ich nicht, die vor 3-4 Jahren halt sehr modern war. Ein bisschen fessig, finde ich. Sieht's aus, es ist halt eine Pixeloptik. Ich finde, er hat ein bisschen sehr viele Filter und Effekte drüber geballert, so dass es teilweise ein bisschen zusammenmatscht, aber geschenkt. Das Spiel sollte zuerst hauptsächlich für die Vita erscheinen, deswegen sind die Pixel auch sehr groß. Auf der PS4 habe ich gespielt bis jetzt. Das erschlägt einen ein bisschen. Da hätte ich mir fast mehr schwarze Balken drumherum gewünscht und das Bild kleiner. Ach das! Jetzt habe ich gerade einen Screenshot angeschaut und Marcel, das hast du vor 5 Jahren mal erwähnt. Genau, es sah damals noch ganz anders aus. Da sah es so aus, als würdest du auf so einer Mattscheibe von einem alten Fernseher spielen. Was mir fast ein bisschen besser gefallen hat. Aber der Prototyp war ein richtiger Hirnverzwirbler. Dadurch, dass diese Zeitreisemechanismen wirklich auch damit gespielt hat, du verdoppelst und verdreifachst und verfünffachst dich dann und alle deine Klone machen dann in der gleichen Zeit irgendwas und du hast kaum mehr durchgeblickt. Ich habe jetzt, glaube ich, bis Level 8 oder so gespielt von Still Time, also vom fertigen Spiel. Hatte das Gefühl, es ist nicht so anspruchsvoll wie der Prototyp und nicht so hirnverzwirblerisch. Bin dann noch gespannt. Allerdings hat es jetzt auch eine Story. Und da bin ich gespannt, wo es hingeht. Du triffst also Klone auch. Ich weiß gar nicht, ob das Klone von dir sind oder ein anderer Charakter. Wahrscheinlich dein zukünftiges Selbst oder so. Ja, war ein bisschen undurchsichtig. Und was mich auch voll irritiert ist, die sprechen dich mit einem Kreis an. Also sie sagen keinen Namen, sondern sie sagen einen Kreis. Aha. Und der hat unterschiedliche Farben. Und je nach Farbe sind es unterschiedliche Varianten von dir. Die Idee fand ich ganz nett, aber die Umsetzung, also nein, die Konsequenzen, die daraus entstehen, finde ich nicht sehr gut. Weil ich kann mich nicht identifizieren mit einem weißen Kreis. Da vergesse ich auch immer, bin ich jetzt der Weiße oder bin ich der Gelbe oder der Rote oder der Grüne? Mhm. Und wer ist jetzt wer? Und außerdem denkt man an die vielen Leute, die Farben nicht richtig unterscheiden können. Die sind dann total aufgeschmissen, was diese Dialoge angeht. Also mal sehen, wo es hingeht. Ich hatte das Gefühl, ich hatte noch nicht die Muße, wirklich in das Spiel tief einzusteigen. Bis jetzt hat es mir aber Spaß gemacht und auch die Mechanismen. Das Einzige, was ich hasse an dem Spiel, ist Leitern hochklettern, weil ich fall dauernd runter, weil die Steuerung so hakelig ist. Wenn man nicht den Analogstick ganz genau nach oben drückt, dann latscht er halt von der Leiter runter. Und, ja. Was mich interessieren würde, ist, es gibt so eine Mechanik in diesen Zeitreise-Selbstduplizierungs-Plattform-Puzzlern, die immer nervig wird. Und zwar, wenn du weißt, ich muss hier zweimal lang gehen, den ersten Durchlauf zu gehen. Weil du läufst dann zu einer Stelle und dann weißt du, okay, jetzt muss ich hier warten, bis mein zukünftiges Ich mit mir gleichzeitig irgendwo entlang gehen kann. Und dann gehst du 3 Schritte, wartest 5 Sekunden. Gehst wieder 5 Schritte, wartest 3 Sekunden. In Erwartung des zweiten und dritten Durchgangs und so. Und das in 1 oder 2 Puzzlen zu bringen, ist ganz nett. Aber ich habe auch schon Vertreter dieses Genres gesehen, die hatten das dann über mehrere Levels hinweg und dann irgendwann wird es halt super nervig. Das ist richtig. Bis jetzt waren nicht die Levels kurz genug, dass es nicht so schlimm war für mich. Vielleicht noch 2 Sachen dazu. Also erstens, als das Spiel so in der Prototypenphase war, war ich total weggeflasht. Jetzt haben wir aber 2017 und es gibt halt mittlerweile 20, 30, 40 Zeitreisespiele. Das heißt, es ist nicht mehr so einfach, mich da zu beeindrucken wie damals. Und das Zweite muss ich sagen, ich habe das Gefühl, dass gegenüber vom Prototypen fühlen sich die Levels mehr aus dem Bauch gespielt raus an. Also ich habe mehr das Gefühl, ich erahne so eine Lösung und fiddle rum und mach die dann, als dass ich das Level erfasse und erfasse, was ich eigentlich zu tun habe. Das finde ich ein bisschen schade. Mal sehen, ob das noch so weitergeht. Ich finde es halt teilweise zu komplex, das dann durchzudenken und du hast halt einen Side-Scroller auch. Das heißt, du siehst nicht alles auf einmal und das war, wenn ich mich richtig erinnere, im Prototypen auch noch nicht so. Ja. Also da mal sehen, wie sich's entwickelt. Ich bin auch gespannt, wie die Story ausgeht. Da wird sicherlich viel dran hängen, wie so mein endgültiges Urteil da ausfallen wird. Ja, für die, die sich jetzt dafür interessieren, wie sich Marcells Meinung entwickelt hat. Zum ersten Mal haben wir gesprochen über Still Time in der Folge 120. Die hieß Xbox Go Home und wurde am 23.05.2013 ausgestrahlt. Muss ich selber mal nachhören, ob meine Erinnerung an den Prototypen noch richtig ist, weil ich habe ihn nicht nochmal gespielt. Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten oder zum letzten Thema auf unserer Agenda, wenn wir den Nachklapp mal ausklammern. Und zwar möchte ich ein Buch kurz vorstellen. Es geht um Crash Override oder wie der volle Titel bei so amerikanischen, englischen Büchern, die mittlerweile sehr lange heißt Crash Override, How Gamergate Nearly Destroyed My Life and How We Can Win the Fight Against Online Hate von Zoe Quinn. Und das ist das lang erwartete Buch von ihr quasi über diese ganze Katastrophe, muss man ja sagen, die nicht nur da Wellen geschlagen hat, sondern im Endeffekt auch die ganze Alt-Right, Trump, whatever Geschichte so ein bisschen mit vorbereitet hat, zumindest als Nährboden. Und ich bin jetzt halb durch. Ich kann das Buch sehr empfehlen. Also gerade, wenn man sich mit Gamergate jetzt nicht so en Detail auseinandergesetzt hat bisher und so einen guten Überblick haben möchte, was da eigentlich passiert ist und warum, dann ist das definitiv die Primärquelle. Und ist gut geschrieben, ist so ein bisschen flachsig, gibt auch ein bisschen Hintergrund zu ihrer Lebensgeschichte. Und das ordnet das dann alles nochmal sehr gut ein. Und ich kann es dir empfehlen, also es macht Spaß zu lesen. Ja, also ich Spaß ist vielleicht das falsche Wort, aber you know. Als ich die Agenda gesehen habe, habe ich gesehen, oh ja, richtig, und habe es gleich mal gekauft, vor allem, um auch mal ein bisschen Kohle wieder mal in Richtung von Zoe Quinn zu werfen, weil das ging in letzter Zeit nicht so leicht. Also, ich glaube, sie hat einen Kickstarter, oder? Also sie hat ja ihr... Ah, richtig, der Kickstarter. Das ist recht, oh. Pferdespiel, also nicht Pferdespiel, Pferdeliebe. Aber... Pferdeliebe. Nein, nicht wirklich Pferdeliebe, aber... Irgendwie so. Spank in the Butt, whatever und so weiter und so fort. Ja, ich habe vergessen, ja, wie das Spiel heißt. Aber es kommt irgendwie ein Mann mit einer Pferdemaske immer prominent vor in den Feature-Bildern. Stimmt, da gab es auch noch die Gelegenheit, Geld rüberzuwerfen. Nichts alledem, eine neue Gelegenheit, Geld rüberzuwerfen zu Zoe Quinn, die das total verdient. Das Kindle-Buch kostet 10er und die Hardcover-Variante weiß 18. ich nicht, irgendwie 18 Euro. Ja, ja, Übersetzung gibt es noch keine bisher, aber kann man gut lesen. Ist jetzt nicht irgendwie Fachlektüre und schwer. Gut. Ja. Ich habe noch in den Konsum einen Punkt reingemogelt, aber da hattest du den vielleicht schon, die Agenda vielleicht schon gestartet. Ja, ich muss mal eine neue Software schreiben, die irgendwie mit CloudKit synkt beim Aufnehmen, damit ihr da noch dran rumpfuschen könnt. Also ich habe jedenfalls gepfuscht, ohne gesondert darauf hinzuweisen, deswegen tue ich das jetzt an dieser Stelle live. Okay. Ich habe noch einen Konsum anzumerken, und zwar ein Fersenkissen. Ein Fersenkissen? Ja, ich war wegen Rückenschmerzen beim Orthopäden und der hat mir gesagt, dass meine Hüfte schief steht und die linke Seite von der Hüfte einen halben Zentimeter zu tief und hat mir ein Fersenkissen und Krakengymnastik verordnet. Und ich habe also dieses Fersenkissen... Früher Einlagen waren. Ja, genau. Nur die Einlage geht nicht bis ganz nach vorne durch, sondern ist immer so ein kleiner Keil hinten. Und ich probiere das jetzt seit heute früh aus. Es sind also auch noch keine richtigen Langzeiterkenntnisse da. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie meine Beine ein bisschen mehr, aber dafür mein Rücken weniger wehtut. Und ja, ich wollte das mit euch und der Hörerschaft teilen, weil ich denke, dass ihr und die, also ihr alle, das verdient, diese Information. Ja, ab einem gewissen Alter ist es ja auch dann einfach nur eine Balance zu finden, dass alles ungefähr gleich wehtut. Ja. Ich werde jedenfalls das weiter, vielleicht bleibt da dran, ich werde das weiter beobachten und dann berichten. Das ist gut. Es reiht uns auch irgendwie so ein bisschen in die Podcasts der alternden Männer gut ein, weil ich höre ja auch gerne Podcasts aus dem Hause Idle Thumbs. Die machen gerade Interesting If True oder so heißt er, glaube ich. Ich habe vergessen, wie er genau heißt, aber ich weiß, dass es nicht der richtige Titel ist, aber ich schlage ihn jetzt nicht nach, weil sonst ist der Redefluss kaputt. Egal, auf jeden Fall haben die jetzt auch so eine Sektion, wo sie Dinge picken, die sie gut finden. Und in einer der ersten Folgen wurde dann der Schuhlöffel gepickt und sie hatten ein langes Gespräch darüber, dass sie jetzt alt werden, weil sie jetzt Schuhlöffel verwenden. aber ja, insofern fiel mir nur gerade ein. Kommen wir zum Nachklapp. Da geht es nochmal um Miracle Merchant. Ja, vielleicht vorher noch ist mir eingefallen, Obduction ist jetzt auf der PS4 angekommen. Ich habe es nicht runtergeladen, weil ich gedacht habe, ich habe das Ding gebackt beim Kickstarter und auf meinem scheiß Mac lief's nicht. Und jetzt soll ich für die PS4-Version nochmal mache ich jetzt. Ich glaube, den Mac läuft jetzt. Ja, aber ich kann mich nicht motivieren. Und ich dachte mir auch, mit Controller hätte ich Bock, es noch zu spielen, glaube ich. Aber ist es PSVR oder nicht? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist ja auch eine verschenkte Chance. Ja, ich schätze mal. Also PSVR, ich muss das jetzt eingeben, Obduction, weil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das performance-technisch hinkriegen. Ah ja, okay. Myst Studio Cyan announces Obduction for PS4, PSVR and HTC Vive. 7.11.2016. Aber ist es jetzt schon für VR erschienen oder nicht? Das wäre die Frage. Es ist auf jeden Fall. Also sagen wir es mal so: Unsere lieben Hörer, die eine PlayStation besitzen und eine PlayStation VR besitzen und jetzt sich für Abduction interessieren, sind jetzt wahrscheinlich eh schon im Store und können einfach nachgucken. Also es gibt auf jeden Fall Abduction jetzt für die PlayStation. Das wollte ich nur nachreichen. Gut, ich schlag mal noch schnell nach, aber du kannst ja derweil schon den Nachklapp anfangen. Genau, Miracle Merchant. Tobi, du wolltest was sagen? Nein. Gut. Hast du denn nochmal Miracle Merchant gespielt? Meine Version hat den Bug, dass beim Spieleladen das Ding gecrashed ist. Oh, das ist natürlich schade. Und irgendwie hat es mich nicht so geflasht. Also so von Anfang an hat es mich nicht so geflasht und dann ist die Ermüdung zu stark gewesen. Ja, also ich habe ja noch viel gespielt, habe ja auch bei Inside Moin drüber gesprochen, über Miracle Merchant. Und dann glaube ich, weiß ich nicht, so ein, zwei Tage nachdem wir die Inside Moin Folge aufgenommen hatten, gab es das Update mit der Beschreibung unter anderem, dass die schwarzen Karten nicht mehr so fies seien wie vorher. Weil die waren ja vorher zufällig, in jedem Stapel gab es 3 schwarze Karten. Mhm. Aber in welcher Reihenfolge die kamen, war zufällig. Und jetzt ist es so, es können auf einem Stapel nicht 2 schwarze Karten hintereinander kommen. Hm. Und es kommt die 3er schwarze Karte zuerst, dann die 2er schwarze Karte und dann die 1er schwarze Karte. Hm. Und seit diese Änderung da ist, spiele ich es nicht mehr. Es macht nämlich das Spiel absolut gleichförmig von Partie zu Partie und führt dazu, dass du innerhalb kürzester Zeit halt überall auf deinen Stapeln schwarze 3er liegen hast. Es führt dazu, dass du fast immer eine schwarze Karte hast in jedem Trank. Hm. Und am meisten bringen halt die Duplex-Tränke, wo du 2 grüne, 2 blaue hast zum Beispiel. Mhm. Oder 2 rote und 2 gelbe. Und dadurch, durch diese neue Mechanik, sind die schwarzen Karten so verteilt, dass du halt viel seltener 2 gleichfarbige hintereinander ziehen kannst. Das heißt also, diese Änderung, die eigentlich dafür da war, um den Frust rauszunehmen bei den schwarzen Karten, weil es konnte halt passieren, dass du lauter schwarze Karten siehst und dann kannst du nicht mehr das bedienen, was du bedienen sollst, hat leider das Gegenteil zur Folge gehabt. Damn. Vor allem die Frustsachen, die vorher drin waren, die konntest du mit klugem Spiel umgehen. Ja. Also konntest du einen Stiefel benutzen, einen Kunden wegschicken oder halt auch mal nachzählen, kommen jetzt denn noch 3 schwarze Karten? Bin ich in Gefahr oder nicht? Und es geht halt jetzt nicht mehr. Es soll ein Update mit einem Refinement kommen. Ich bin der Meinung, man müsste einfach zum alten System zurück, weil das hat gut funktioniert. Ich denke, bei solchen Spielen ist es halt auch eigentlich immer wichtig, die spielst du halt, also wie Passions, die spielst halt so oft, bis du eine geile Combo hast. Auch. Bis es mal aufgeht, dein Plan. Und da gehört es auch dazu, dass du mal ein Set kriegst, was richtig blöd ist. Mhm. Aber dieser Thrill, es könnte jetzt auch mal eine richtig gute Combo kommen. Es könnte halt jetzt auch die Karte kommen, die ich unbedingt brauche an der Stelle. Der ist halt bei mir weg. Und ich habe es auch seitdem nicht mehr geschafft, irgendwie bei den Tränken in hohe Regionen zu kommen. Und ja, habe es dann halt aufgegeben. Was ich schade finde. Ja. Ja, was ich übrigens zu Miracle Merchant noch kurz nachreichen wollte, was ich lustig fand, ich glaube, das hatten wir noch nicht erwähnt, das sollte ja ursprünglich ein SpongeBob-Spiel werden. Zumindest war das der erste Pitch dem SpongeBob-Rechteinhaber, ich glaube, es ist Comedy Central, frag mich nicht. Egal, auf jeden Fall wurde das gepitcht als SpongeBob-Spiel, wo man Burger macht. Ja, genau, da gibt es einen Tweet von Arnold Rauers, ja. Also Tiny Touch Tales, der diese kleine Story erzählt. Das fand ich auch ganz spannend. Sollte wohl auch mehr oder weniger so ein Card Crawl für ein gebrandetes Card Crawl werden, deswegen auch die Ähnlichkeit zu Card Crawl. Ja. Ja, und dann noch der Nachklapp quasi. Abduction ist jetzt für PS4 erschienen. Der PSVR-Support soll mit einem Patch nachgeliefert werden. Sobald was passiert. Bald. In der Wikipedia steht bald, soon. Sobald die Framerate auf 2 Frames pro Minute gestiegen ist. Ich weiß es nicht. Sag mal, Martin, du hast doch Abduction damals gespielt, oder? Ja, also ich habe es durchgespielt? Nein, ich bin irgendwo hängen geblieben und habe dann nicht mehr weitergespielt. Mhm. Aber ich habe es auf der Oculus gespielt und fand es eigentlich ganz okay. Ah, du hast es tatsächlich in VR gespielt? Ja. Das ist interessant. Ja. Okay. Gut, mal sehen, ob ich dem noch Ganzen nochmal eine Chance geben möchte. Momentan ist ja viel Futter da, was ich spielen will. Es gibt ja jetzt auch dieses Prequel zu Life is Strange. Stimmt. Was ich wahrscheinlich nicht spielen will, aber Aga hat ja Life is Strange durchgespielt gehabt. Vielleicht interessiert die sich dafür. Das weiß ich nicht. Soll aber ganz gut sein. Also die Life is Strange mochten, sagen, es soll gut sein. Ja. Genau. Und leider habe ich es auch noch nicht geschafft, Hellblade zu Ende zu spielen. Ja, das habe ich auch noch auf der Liste. Also das habe ich mir jetzt mal besorgt und das klingt spannend. Ja, mal sehen. Mal sehen. Wir werden wahrscheinlich auch noch über Uncharted reden in die nächste Folge. Außerdem werden wir dann auch stark beschäftigt sein mit dem Event, der ja wie gesagt am Dienstag um 19 Uhr ist. Dann könnt ihr mal im Internet gucken und Twitter ausmachen, weil da jammern eh nur alle. Und dann reden wir am Ende der Woche darüber. In diesem Sinne, schaltet dann ein und habt eine schöne Restzeit. Bis dann. Tschüss. You can't be remembered if you've already forgotten. Thank you very much. We are the Rock Bottoms. We've been playing for you tonight. No money, no label, no future, no plan. I can't do this anymore. What? What can't you do? I just wish someone gave a damn. They're about to give up on their dream, but then. Let me see that. What the heck? It's a drum machine. They end up lost in the great unknown. Whoa. Why is the air vibrating? Where did the garage go? Hello, Songonauts. What is this? It's a song of hers. My song got sucked up by the anti-music. Give us the essence. This is my song, and that's my drum machine. Now give it to me. You hid the essence of music in a drum machine? It's the last place anybody'd look. And its power is unleashed when you play music together. Hey, come on and take my hand. We're going for a ride. With the song in us. Hey, we have a song in us. We got that analog flow. LEDs on the glow. Subscribe.